hier weg, es brennt! Verflug! Schnell! Hoch! Schnell! Dort ist ein Bunker! Bunker? Der ganze Wald brennt! Aber schneller! Das ist zu steil! Ja! Hier hoch! Kommen Sie hier! Nicht so schnell! Gleich sind wir umzingelt! Verflucht! Kommen Sie! Geschafft! Der Wald brennt wie ein Streichholz. Mann, verflucht, was ist passiert? Mehrere Brandherde. Mehrere? Ja. Und mittendrin schlafen sie. Der Bunker ist nicht schlecht. Ja, für den Atomkrieg. Waldbrände kann er auch. Im Zivilschutz bin ich Bunkerchef. Ich aktiviere die Lüftung. Ziemlich feucht hier, ja. Ja, Poesie ist das nicht. Uns rettet ein Kerker. Ein Zeller. Urs Zeller, Grenzschutz Wien. Gut, Heiner, Kriminalkommissariat Baselstadt. Ja, heute ist mein erster Tag als Kriminalkommissar. Ja, dann sagen wir du. Verflucht. Was denn? Meine Kippen. Ich habe sie den ganzen Weg einfach weggeschnippt. Was, bei der Trockenheit? Ich war total in meinen Gedanken verloren. Verloren habe ich mein Funkgerät. Aber hier gibt's ein. Lobosky-Wagen, eine Agentenzentrale, die sich in unsere Angelegenheiten einmischte, das ist der springende Punkt. Ich nehme zur Kenntnis, dass es einzelne Gruppen gibt, die sich schützen vor einer solchen Einmischung stellen. Verfluchte Hitze von Lukas Holliger. If the Soviet Union agrees to reductions and limits on a global basis, the United States, for its part, will not offset the entire Soviet global missile deployment. Mhm. Ja. Suizid? Mord? Ja, danke. Ja, Hess? Nein. Ihre Leitungen glühen. Hm? Halten Sie die Klappe. Vor 48 Stunden habe ich Ihnen die Hand geschüttelt. Willkommen in meiner Abteilung, habe ich gesagt. Nach Ihrem Waldbrand frage ich Sie jetzt mal eine Sache. Können Sie sich einen Vorgesetzten denken, der Sie jetzt nicht feuern würde? Sie? Hess? Ach, Mensch, wozu haben wir denn einen Sozialdemokraten als Polizeivorsteher? Stalin weiß, wie man mit den Hausbesetzern umspringt. Ja, ich warte. Sehen Sie, was hier los ist? Denken Sie, da habe ich Lust auf die Schlagzeile Baseler Kriminalkommissariat fackelt Wald ab? Ja, Hess? Ah, Schatz. Du, Schatz, ich bin noch auf der anderen Leitung. Dieser Grenzschützer übrigens, Zeller, der hat Sie dort nie gesehen. Ja, klar. Ja, Stalin. Ich danke Ihnen. Schieß los, Jasmina, Schatz. Was stehen Sie denn hier noch rum, Blut? Hm? Sie hat's in meinem Büro auf. Moment mal, Schatz. Blut? Ja? Wollen Sie Ihren ersten Toten sehen? Ich bitte darum. Ja, dann dalli in die Tiefgarage. Unser Alarmpikett fährt gerade los. Kleiner Mord in Rien. Danke. So, Schatz, jetzt bin ich für dich da. Weißt du, dieser Brandstifter hat mich aufgehalten. Ist dir auch so heiß? Halt, wartet, ich muss mit, warte. Wer? Glut. Der Brandstifter. Ja. Wir fahren nach Rien. Wir? Au, hallo. Simon, Kriminaltechnik. Glut, Heiner, der neue Kriminalkommissar. Wüst. Tom Wüst. Klingelt's? Hab letztes Jahr die schweizerische Polizeimehrkampfmeisterschaft gewonnen. Schießen, Schwimmen, Weitsprung, Geländelauf, Kugelstoßen, in allem unschlagbar. Ja, Kugelstoßen liegt mir nicht. Das sieht man dir an, so wie du schwitzt. Ja. Und es war tatsächlich Mord da in Riem? Wie nennst denn du sieben Schusswunden? Dachte, du hast bisher als Detektivkorporal gearbeitet. Du weißt ja genau Bescheid über mich. Wenn mir ein Trottel meinen Traumjob klaut, dann weiß ich alles über den. Keine Zigarette. Simon raucht auch. Simon muss. Er kann sonst nicht denken. Und wenn er nicht denkt, sind wir im Arsch. Der Kleine hat ein Gehirn wie ein Atomreaktor. Ist das so, Simon? Ein Gehirn wie ein Atomreaktor? Sagen jedenfalls alle. Dann sag ich das auch. Puh, verfluchte Hitze. Eben. Und da reden alle vom Kalten Krieg. Nächste links. Danke. Über den Kreisverkehr, dritte Ausfahrt. Danke, Simon. Eisbären müssen nie weinen. Eisbären müssen nie weinen. Nicht erschrecken, Tom. Die Katze hat zwei Gesichter. Krank. Kein Witz. Wer hält sich sowas? Und das war eine Hinrichtung, sag ich dir. Schon gut. Wo? Treppe hoch. Die Butlerin konnte ich leider nicht von der Flasche trennen. Was ist das für ein Geruch? Nacktschampa. Sandelholz. Räucherstäbchen. Ah ja, klar. Die Täter kamen über den Garten. Maskiert. Amateure. Verflucht. Dein Reaktor läuft auf Hochtouren, was? Routine. Wie alt bist du, Simon? Das 22. Lebensjahr angebrochen, aber wir sollen am Tatort nicht über uns sprechen, das stört die Sinne. Natürlich. Die schwitzen ja wie ein Springboden. Kriminalpolizei. Glut, und Sie sind? Dummkopf, ich wohne doch hier. Sie sehen gar nicht gut aus. Wollen Sie sich aufs Sofa legen? Ja. Warum? Das finden wir heraus, Madame. Mitten in der Nacht, plötzlich haben sie geschossen, einfach meinen Meister erschossen. Meister? Sartorius. Unseren Propheten. Kennen Sie ihn nicht? Er hat das dritte Testament geschrieben. Das dritte? Klar. Ich will nicht stören, aber Sie liegen auf einem Tierhaar. Das ist doch nur unsere Katze. Diese zweigesichtige dort? Ja, und? Was dagegen? Nein, aber sie ist weiß. Dieses Haar ist schwarz. Simon, bei Fuß, wir brauchen dich hier oben. Entschuldigen Sie mich. Gestern noch haben wir auf dem Balkon gestanden, Weißwein getrunken. Und dann? Dann sehen wir dieses schreckliche Feuer. Und mein Meister sagt, Gott, jetzt brennt der Wald wirklich, jetzt geht's los. Der Waldbrand tut dir nichts zur Sache, glauben Sie mir. Aber das war das Vorzeichen. Die Apokalypse. Ich schlafe ab sofort unten im Bunker. Pfiff. Was machst du denn noch? Wo ist das verfickte Bier? Scheiße, hab ich vergessen. Egal, komm, es geht los. Jetzt, Basti. Du hast gar keins geklaut? Ich war mit dem Hund im Wald. Wie soll ich ohne Feldschlösschen FCB gucken? Ich glaube, was in der Halbzeit. Ich hab mir bei der Hitze einen abgerackert. Dann trink doch deine Cocktails. Au! Spinnst du? So, warte. Spiel ab. Spiel ab. Mach. Komm, lauf. Lauf doch! Latte! Sag Max, geht gleich baden. Oh Mann, ich freue mich so auf Brasilien. Sokrates im Jockeli. Freude sieht aber anders aus. Du hast Augenringe, Jörgi. Ich habe Albträume. Ich finde, wir sind echt zu weit gegangen. Das sind die anderen, die zu weit gehen. Jetzt halt mal. Wer braucht denn dauernd so viele Transparente? Lies, was draufsteht. Stopp den Cowboy. Stopp den Cowboy. Genau. Wetten, das zeigen die dann in der Tagesschau? Welchen Cowboy? Du bist so doof. Eine Demo. Stopp den Cowboy. Wo gibt's denn hier Cowboys? Au! Wach auf, Jörgi. Der Cowboy heißt Reagan. Würde nachhaltig gestört werden, wenn die Sowjetunion sich mit ihrer einseitigen, unprovozierten Vorrüstung durchsetzte. Eine tiefe Krise der Allianz. Noch nie eine Frau gesehen? Nicht im Kriminalkommissariat. Wie war der erste Einsatz als Kriminalkommissär? Brandstifter haben es nicht leicht im Team. Brandstifter? Spar dir die Höflichkeit. Ich weiß, dass ihr es wisst. Ja, okay. Aber ich verurteile dich nicht. Du machst viele Durchschläge. Ja, Friedhofsvandalen. Das muss auch an die Denkmalpflege. Boah. Am Wochenende wird es 39 Grad. Gehen wir schwimmen? Wir? Ja, Teamfindung. Ohne die Hitze des Gefechts hier. Teamfindung, klar. Auch am Wochenende. Die Polizei schläft nie. Bin gespannt auf deine Badehose. Tschüss. Verflucht. Jasmina heiße ich übrigens. Danke, dass du gefragt hast. Heine Glut. Jasmina. Oh, verflucht. Schieß los, Jasmina, Schatz. Was stehen Sie denn hier noch rum, Glut? Sie hat's mein Büro auf. Kannst du noch was anderes als im Weg stehen? Tom, hör mal, das mit deinem Traumjob, das tut mir leid. Jeder, aber wirklich jeder weiß, dass ich als Detektivwachtmeister vor dir dran gewesen wäre. Ja, weiß ich, Tom. Dann weißt du auch, warum man mir einen Korporal vors Licht stellt. Warum? Angst. Und die solltest du auch haben. War das eine Drohung? Ein Fehltritt und ich heize dir ein, Glut. Dann geh doch an die Presse. Sing vom Waldbrand. Und dann bist du mich los. Aus Maschinengegenwehr. Macht mal jemand die Fenster auf? Ja. Okay, nein, wieder zu. Ventilator? Kommt. Wo ist Simon? Im Labor. Ja, umso besser. Wer fängt an? Unser Neuer mit den Schweißflecken unterm Arm. Wer schwitzt, lebt. Gut, männliche Leiche, 52 Jahre. Name Danilo Gromov. Stimmt was mit dem Ventilator nicht? Ich hol den vom Müller. Also, Danilo Gromov, 52, wohnhaft in Rien, Föhrenweg 11. Künstlername Sartorius. Zwei maskierte Täter, 7 Schüsse, alle in den Brustkorb. Schätzungsweise 125.000 Franken sind weg. Es würde alles auf Raubmord hindeuten, wenn... Wenn... Naja, Kollege Wüst hat da so eine These. Wenn das Opfer kein Russe wäre, Danilo Gromov, da muss man prinzipiell genauer hinschauen. Ja und? Gefunden bisher, Schreibmaschine mit kyrillischer Tastatur, Korrespondenz mit sowjetischen Briefmarken, Umschlag mit 78.000 Rubel. Der Kerl war so rot wie sein Blutchef. Sonst noch was? Also mir reicht das. Offiziell ging das Opfer dem Beruf der Hellseherei nach. Ebenfalls wohnhaft in der Villa die Butlerin Jana Greta, 46 Jahre, schwere Alkoholikerin, wie es aussieht. Und sonst noch was? Ja, diese VHS-Kassette haben wir gefunden. Sieht aus wie eine Geisterbahn. Lasse nun ein Jäbel seine Karte. Frauen müssen beim Fernsehen immer quatschen. Jetzt mal bitte Ruhe, ja? Eröffnen unsere Zukunft. Maria, deine Karte, bitte. Meister. Maria, ja. Schenke dem Buch deine Karte. Vertraue dem Testament. Gib mir deine Hand. Verkrampfe dich nicht. auf dass uns die Propheten eröffnen unsere Zukunft. Ach ja, okay, okay, also genug des Wahnsinns. Sonst noch was? Hinter dem Hokuspokus vermuten wir das Schlimmste, Chef. Ach, das Schlimmste. Spionage. Pressekonferenz? 19 Uhr. Bis dahin haben Sie dann den Rapport, Chef. Spätestens 18:30, wenn ich bitten darf. Diese neuen Privatradios stellen immer so dumme Fragen. Was ist denn das? Müllers Ventilator? Also, Jasmina, gibt es heute noch irgendwas Substanzielles aus der Damenecke? Ja, der Fall Wolf Gottesacker. Also, die Friedhofsvandalen stammen aus dem Fußball-Hooligan-Milieu. Ein Zeuge, selber Fußballfan, hat sie erkannt. Ich bin da also ziemlich hässlichen Typen auf der Spur. Sie steht auf hässlichen Typen. Na dann, Jasmina, bleib am Ball. Ja. Übrigens, wer kommt denn am Samstag mit Schwimmen? Wir sollten unseren neuen Kriminalkommissär Glut willkommen heißen. Sozusagen das Eis brechen. Wo sieht die Prinzessin immer Eis? The day after nicht gesehen, die Welt brennt. Kinder, an die Arbeit bitte jetzt, ja? Und in allen Büros die Radios aus. Ich kann diese Luftballons nicht mehr hören! Sorry. Verflucht. Zwei Fratzen an einem Kopf. Gott, hat er wohl schlechte Laune. Hey, Sie da. Singen Sie jetzt jeden Tag an meinem Kätzchen rum? Frau Greta. Ich mache mir nur Gedanken, das kann ich am Tatort besser. Wollen Sie nicht herunterkommen? Dann eben nicht. Jojo, du liebst mich. Hm? Na, kommen Sie schon zum Tee. Ach Gott. Ich werde Ihnen jetzt die Zukunft voraussagen. Gratis. Sie sollten nicht trinken, Frau Greta. Das dritte Testament. Die Verheißungen des magischen Quadrats. Handflächen auf die Buchstaben. Gut. Können Sie so den Mörder finden? Sartore entrato, operare portas. Oh. Was? Oh. Ich sehe wieder zwei Mächte. Große Feuer über Europa. Raketen. Pilze. Furchtbares Leid. Aber ein Held. Ein russischer Held. Er rette uns! Schluss mit dem Hokuspokus! Oh. Verflucht. Entschuldigung. Frau Greta, woher wussten die Täter vom Tresor? Ist ihnen unter den Masken nichts aufgefallen? Dialekte, Akzente, Sprachfehler, irgendetwas. Parfum. Verlorn, oh Gott. Verlorn. Dieses süße Zeug, mein Meister hat es immer verschenkt, nur ich. Ich habe nie ein solches Geschenk bekommen. Wem hat er es geschenkt? Wem? Namen? Frau Greta. Mein Kopf tut so weh. Frau Greta. Ja, ich denke nach. Entweder dieser blonde Kotzbrocken. Blonder Kotzbrocken. Oder Zut? Hm? Der hässliche Schönling vom Fichtenweg. Rolf Zut, wie ich diese Schlange hasse. Und wie ich jetzt telefonieren muss. Warten Sie, wir haben doch noch nichts getrunken. Hey! Muss ich doch erfrischen. Das amerikanische Außenministerium bedauerte heute, dass die Sowjetunion mit Vergeltung drohe, falls gegen Ende des Jahres die neuen Mittelstreckenraketen in Europa stationiert werden. Die Sowjetunion habe die Chance, die Stationierung Verfolgungsmaßnahmen. Was? Polizei! Was ist los? Hände hinter den Kopf! Wir sind doch Schweizer! Auf den Boden! Los! Los! Da der Gastgeber auf eine feste Tagesordnung verzichtet. Voll auf die Wampe. Wo war ich stehen geblieben? Pershing, 2 Raketen. Sag mal, reichst du mir mal die Sonnenmilch? Ich verstehe einfach nicht, wie man gegen den NATO-Doppelbeschluss sein kann. Schutzfaktor 5? Europa ohne Schutzschild ist Wahnsinn. Hast du eine Sonnenphobie? Andropov, Mann des Jahres im Time-Magazin. Wer kommt als nächstes? Carlos der Schakal? Nee, Der da. Hier seid ihr. Klar, von hier sieht man die Turmspringer. Brandstifter Glut. Du machst es mir fast zu leicht. Jetzt ordnest du an deinem dritten Tag einen Sturmtrupp an und läufst ins Leere? Ich spring, Tom. Schon gut, ihr Turteltäubchen. Wieso wartet dort Simon? Ich zeige ihm heute, wie man vom Fünfer doppelte Saltos schlägt. Könnt ja zugucken. Lernt ihr mal was? Er hinkt? Ja. Hast du die Narbe an seiner Brust gesehen? Ein Kollege hat ihn angeschossen. Absichtlich vermutlich. Die beiden haben Duell geübt. Schnell ziehen aus dem Pistolenhalfter. Kannst du das? Hm? Ja, und dabei hat sich ein Schuss gelöst. Out. Deine Razzia am Fichtenweg war aber auch ein ziemlicher Schlag ins Wasser. Rolf Zutt war immerhin ein Name. Blonder Kotzbrocken steht leider nicht im Telefonbuch. Ganz ehrlich, Glut, ich gebe dir kein halbes Jahr bei uns. Das sehe ich an deiner Nase. An meiner Nase? Für einen detachierten Korpsangehörigen ist sie viel zu zart. Wenn ich dich so anschaue, wärst du vielleicht eher ein guter Tierarzt. Glut, bei Fuß! Da prügeln sich zwei halb tot. Lass uns eingreifen. Oh. Na, verflucht. Sicher wieder Hooligans. Oh, weia. Die bringen sich wirklich um. Scheißbullen, haut ab! Was ist hier los? Was das wohl bedeutet? Was? Dass wir unsere Freundschaft im Zoo beginnen. Ich liebe Affen. Mir sind sie peinlich. Ich glaube, der Fall Gromov wächst mir über den Kopf, Urs. Du hast keinen Fall Gromov. Wir alle sitzen am Fall Gromov. Sogar dein Lebensretter. Du. Unser Grenzschutz musste eine Liste aller Schmuggler zusammenstellen, die wir im letzten Jahr erwischt haben. Darunter mehrere Russen. Im Bettinger Wald. Bei Kontrollen ist mir auch mal die Visitenkarte deines Okkultisten untergekommen. Man muss ja paranoid werden. Im Schwimmbad gestern prügeln sich so Typen und was finden wir im Garderobenspind des einen? Sartorius? Seine Visitenkarte. Sartorius ist überall. In seinen Kontoauszügen finde ich sogar Zahlungen an Novosti. Du, verbrenn dir an der Novosti-Posse nicht die Finger. Ein zweites Mal habe ich keinen Bunker für dich. Simon denkt, der Mörder stammt aus dem Strichermilieu. Na, wenn euer Genie das sagt, was stehst du dann noch im Zoo rum? Studiere die Affen und du kennst die Menschen, hat mein Vater immer gesagt. Ich studiere lieber den Wald. Ich stelle mir manchmal vor, es gäbe keinen Wind. Es sind die Bäume selber, die sich bewegen. Das rührt mich dann. Du bist ja genauso verrückt wie ich. Als Grenzschützer bin ich viel im Wald. Ich liebe die Bäume. Ich fackle sie ab. Ja. Worüber hast du an dem Tag eigentlich gegrübelt? Ich meine, dass du dabei einfach deine brennenden Zigaretten wegwirfst. Ja, das war mein erster Arbeitstag. Ja. Vielleicht hatte ich mir einfach vorgenommen, ein guter Polizist zu sein. Ein guter Mensch in einer schlechten Zeit. Oh, jetzt müsste dich eine Frau küssen. So schön hast du das gesagt. Keine Frau zu sehen. Affenweibchen. Ja. Dein Gesicht ist wirklich ein offenes Buch, Glut. Dir gefällt Jasmina. Da flügeln zwei Affen durch. Du gefällst ihr auch. Jasmina ist mit Hess. Na und? Ein Waldbrand, eine erfolglose Razzia, ein Fehler noch und ich habe mir endgültig die Finger verbrannt. Der Hamburger SV besiegt für heute Borussia Dortmund. Klar mit 5:0 und bleibt damit Tabellen. Ey, Zutat hat Besuch von den Bullen bekommen. Zutat ist ein Idiot. Ich weiß, aber... Zutat ist ein Idiot. Ich weiß, er hat sich ein gefälschtes Brasilien-Dress andrehen lassen. Ist das giftig? Kaliumchlorat. Nachher bepinselst du die Papiere damit. Du, ey, ich muss noch mit dem Hund raus. Bleib endlich cool. Das wird unser Sommerhit. Cocktail Second World War. Wir sind in Fahrt, Mann. Ich habe neue Kunden in Deutschland. Echte Kommunisten. Am Dienstag reisen die nach Bern und... brauche ein bisschen Munition. Oh yeah. Hey, Jörgi. Die Schwefelsäure immer auf Distanz. Die kommt zuerst schön ins Benzin. Aber was wird denn das? Das Papier darum, Flasche kaputt. Schwefelsäure plus Kalium. Kavum. Heißer geht's nicht. Mir ist heiß genug. Quatsch. Der kühlste Ort in ganz Basel ist mein Luftschutzbunker. Einige Kritiker aber schlafen... Na, Doppelkorb? Schon mal zwei Mäuse gleichzeitig gejagt. Miet. Sie sind ein Tierfreund. Wer nicht? Und Sie? Sartorius hat geschlossen am Mittwoch. Ich bin auch enttäuscht. Ich komme gerade aus London. African Sounds. Mandela, Sie wissen. Die Kamera. Sie müssen mein Mann sein. African Sounds. Glut, Heiner. Entschuldigung, ich habe Sie wohl verwechselt. Warten Sie. Hey! Verflucht. Verdammter Idiot. Du hast den Vogel im Netz und lässt ihn fliegen? Was? Steig ein. Die kriegen wir. Geht's nicht ein bisschen schneller, Tom? Zone 50. Wer ist die? Liest du keine Telex? Annele Webster, internationaler Haftbefehl. Was machst du? Rot. Aber wir sind die Polizei, wir verfolgen. Sie hat auch Rot. Alle reden von der Hitze, wir auch. Die tropische Temperatur. Schön unauffällig, Brandstifter. Sie fährt. 50, sie fährt 50. Die will keine Strafzettel. Die will unbemerkt abhauen, die rote Socke. Grün. Cool. In deinem Auto hat es 60 Grad, verflucht. Grün, gib Gas. Wozu? Vorne ist die Bahnschranke unten. Sie sitzt fest. Mach mal ein Foto von ihrem Wagen. Die Schweizer Regierung hat das Büro der Sowjetprofessor. Apropos Grünblut. Nur, dass du weißt, wo ich stehe. Ich hasse die Grünen, ich hasse die Linken und ich hasse die Pazifisten. Die sind alle von Moskau bezahlt. Ja, dann bin ich auch für Moskau. Wenn die den Frieden bezahlen... Nicht den Frieden. Unseren Traum vom Frieden. Damit wir abrüsten und sie einmarschieren können. Gleich haben wir sie. Gib Gas. Übrigens, dieser Bombenanschlag gestern in Paris, was glaubst du, wer das war? Hä? Hinter all dem steckt Moskau. Vielleicht auch unser Gromov und womöglich die PDA. Sicher Nowosti und garantiert diese rote Socke da vorne. Also ich suche ja einfach den Mörder von Gromov. Festhalten! Gott, sind Sie betrunken? Sie parken mich zu, mitten auf der Fahrbahn. Frau Annele Webster? Ja? Im Namen der Eidgenossenschaft, Sie sind verhaftet. Ich? Süß. Sie überschreiten Ihre Kompetenzen wüst. Sorry, dass ich internationale Haftbefehle nicht lese, sondern ausführe. Ja. Also den Zufallstreffer, den schenke ich Ihnen. Auch ein verblendetes Huhn findet mal ein Korn. Aber weder mich noch die Bundespolizei zu informieren, das ist Chef, verdammt nochmal... Wenn ich einen dicken Fisch an der Angel habe, dann will ich den auch entschuppen. Kompetenzen überschreiten ist doch auch Ihr Metier. Was wollen Sie denn damit andeuten? Kommen Sie es. Ihre Informanten, die schmieren, pflegen, hätscheln und ölen Sie nun wirklich jenseits aller Legalität. Ist ja wirklich unglaublich. Und da wundern Sie sich, dass ich Ihnen den Job nicht gebe? Ach, warum dreht denn dieser verdammte Ventilator nicht? Wissen Sie was, Wüst? Tun Sie mir einen Gefallen. Nehmen Sie sich und diesen Schrott in Reparatur und hauen Sie ab. Los. Den kann man nicht reparieren. Ach, den kann man nicht reparieren? Dann zeige ich Ihnen mal, wie man den repariert. Den repariert man nämlich so und so und so und so. Und jetzt machen Sie, dass Sie wegkommen. Sonst repariere ich Sie auch noch. Haben wir uns verstanden? Gehen Sie baden, Chef. Sie schwitzen. Tür zu! Schatz, ich fass es nicht. Aha. Darf ich jetzt auch mal was sagen? Ja, natürlich. Wüst ist ein Hitzkopf. Aber er hat recht. Gromov ist ein heißes Eisen. Blut ist sogar auf pikante Zahlungen gestoßen. Nowosti. Nowosti, was ist das nochmal? Sag mal, hörst du kein Radio? Die sowjetische Nachrichtenagentur Nowosti. Der Bundesrat hat die Berner Filiale geschlossen. Vorwurf, gravierende Einmischung in innerschweizerische Angelegenheiten. Mhm. Sag mal, hörst du mir zu? Nein, ich schwitze, Schatz. Dieser Wüst bringt mich zur Weißglut. Nur zu deiner Info. Der Leiter der Berner Nowosti, Mischa Bobrow, wurde gestern des Landes verwiesen. Die Sache kocht hoch und dieser Glut schwimmt. Hysterie statt Politik. Trotzdem, wenn Gromow in diese Sache verwickelt war, findet sich da das Mordmotiv. Wetten? Oh Gott, bring mal endlich jemand diese Luftballons zum Platzen. Hey, Entschuldigung, was war das denn? Sorry, der Fernseher ist explodiert. Gott, das ist wirklich ein Irrenhaus hier. Hörst du mir zu, Schatz? Du sag mir im Büro nicht Schatz, Schatz. Nenn du mich nicht vor den anderen Damen, Ecke. Entschuldige, das war nicht so gemeint. Das lass mich das Netzwerk von Gromow ausräuchern. Gib mir einen Mann mit Russischkenntnissen und 2 Tage Zeit für die Auswertung der Konten. Wer weiß. Vielleicht hat Bundesrat Friedrich recht, wenn er sagt, die Schweizer Friedensbewegung ist von Moskau gesteuert. Naja, gesagt ist sowas schnell. Ja, eben. Und wir decken es auf. Und was ist mit dem Haar? Meinem Haar? Nein, nicht dein Haar. Mein Gott, mit dem Katzenhaar auf dem Sofa der Butlerin. Simon hält es für bedeutend. Liest du seine Berichte nicht? Simon? Also wenn du mich fragst, ist der noch verrückter als Wüst. Läuft in seiner Freizeit mit ziegelschweren Funktelefonen rum. Trägt an beiden Armgelenken diese neuen Plastikuhren und wohnt bei Mama. Also ich bitte dich. Also was du alles weißt über unser Team. Ja? Die Sonntage im Schwimmbad lohnen sich, hm? Ja, in jeder Hinsicht. Oh, reißen die jetzt unsere Zentrale ab? Nein, größerer Luftschutzbunker. Aha. Man kann sich als Bunkerchef bewerben. Interessiert? Weniger. Jasmina? Chef? Oh. Jasmina, wir müssen reden. Ja, das tun wir gerade, Schatz. Hm? Willst du mich heiraten? Was? Und Kinder kriegen? In dieser Welt? Also, ich brauche einen Martini. Gibt's Eis? Ja, guck doch selbst. Ja, tu ich, Jasmina, tu ich ja. Jetzt nehme ich die Zügel nämlich selber in die Hand. Genug Zeit mit Hausbesetzern verplempert. Jetzt ist der Hellseher dran und dann Wüst und dann... Dann? Dann heirate ich dich. Nur über meine Leiche, Schatz. Na gut. Weißt du was, Leichen kannst du haben. Ab sofort kümmerst du dich wieder um den Wolf Gottesacker. Was? Finger weg von Nowosti, hast du gehört? Ich gehe jetzt der Sache selber auf den Grund, hast du verstanden? Blut, setz dich. Gemütlich. Ein Hauch von Paris. Im Bunkerformat. Ja. Ins Metro ziehe ich mich immer zurück, wenn ich nachdenken muss. Worüber? Ich mach dir ein Angebot. Großes Bier, bitte. Wir tauschen die Fälle, Blut. Was? Ja, inoffiziell natürlich. Vielleicht hast du mit meinen Friedhofswandalen mehr Glück als mit deinen Okkultisten. Ist das ein Erdbeben? Nein. Tramsglut. Du sitzt unter dem Zentralbahnplatz. Schon vergessen? Verflucht. Also, tauschen wir? Ungern. Oh, jetzt komm schon. Als Frau komme ich in dieses beschissene Hooligan-Milieu sowieso nicht rein. Und du schon. Wozu habe ich meine Spuren bei der Wirtschaftskriminalität abverdient? Deine Russen knacke ich mit links gut. Ja, also Zahlen sind meine Welt. Ich habe ein Rendezvous mit einer Mathematikerin. Mhm. Bankkonten, Geldströme, Geldwäsche, Briefkastenfirmen. Meine Welt gut. Du wusstest die. Du musst ja nicht gleich mit den ganz dicken Fischen anfangen. Hm? Bist du ein dicker Fisch, Jasmina? Ich? Dick? Nein, ich meine, die dickste Freundin des Chefs. Nur weil du mit mir um Mitternacht an einer Bar sitzt, werde ich dir nicht mein Privatleben ausbreiten. Ich dachte, das wird ein guter Deal. Angeblich häufen sich in dieser Jahrhunderthitze explodierende Fernseher. Ich bestelle noch was Kühles. Ja, 2 Kühle. Und dann schwimmen. Nachts. Sag bloß, du warst noch nie um Mitternacht im Rhein. Wie käme ich dazu? Ja, dann auf den Rhein. Auf den Deal. Auf den Deal. Das ist der Glut, den ich brauche. Hast du mich gerade geküsst? Klar. Und du hast was gut bei mir, Glut. Im Ernst. Du hast was gut bei mir. Mann, du Affe, komm, du Affe. Mann, ich komm hier an den Scheißkran. Geil, du klaust es und kapierst es nicht. Ey, komm, hör mal auf. Ey, Pfoten weg. Mann. Gib cool, Jogi. Oh Mann, ich war so nah dran. Lass mich mal. Mann, verdammte Scheiße. Ich komm hier an den Kran. Scheiß Affe, Scheißspiel, Scheiße. Frau Greta. Oh. Hatten Sie da einen Sonnenbrand oder hat man Sie geschlagen? Nein, keins von beiden. Der Ausweis ist vergilbt. Ich bin auch vergilbt. Frau Greta, es wäre wirklich hilfreich, wenn wir Sie mal nüchtern antreffen würden. Ja, und es wäre wirklich hilfreich, wenn ich mal eine Stunde keine Polizei sehen müsste. Aber weil es gewittert und ich mich fürchte, trinken wir ein. Name? Webster. Vorname? Anile. Geboren in? Basel. Wohnhaft in? Wohnhaft in? Kapstadt, sagte ich doch gerade. Oh, lassen Sie bitte offen. Irgendwann muss ja die kühlere Luft kommen. Offen lassen? Ja. Frau Greta, mal von Frau zu Frau. Danilo Gromov alias Sartorius, wer war er? Meine große Liebe. Und jetzt machen Sie mit dieser Information, was Sie wollen. Liebe interessiert mich nicht. Sie glückliche. Sastrowie. Grund Ihres Aufenthaltes in der Schweiz? Verwandte besuchen. Und ich bin der Weihnachtsmann. In Ihrem Auto finde ich Mikrofilme und Feuerzeuge mit Kameras, Frau Webster. Sie werden gesucht wegen Spionage in Südafrika. Ich kann diesen Hörer abnehmen und in 4 Minuten steht hier die Bundespolizei. Die liefern Sie an Kapstadt aus, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich kenne das Schweizer Gesetz. Ich bin in Basel geboren. Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten ist bei Staatsdelikten wie militärischem Nachrichtendienst verboten. Brav. Aber vielleicht zahlen wir Ihnen nur einen Ferienflug? Und die Verhaftung erfolgt in Kapstadt? Rein zufällig, versteht sie? Süß. Diese schrecklichen Gewitter ohne Regen. Da denke ich immer, jetzt ist der Atomkrieg ausgebrochen. Frau Greta, die Berna Novosti hat von Sartorius Geld bekommen. Sehr viel Geld. Wofür? Stimmt es, dass der Leiter von Novosti, Mischa Bobrov, bei Ihnen ein- und ausging? Ein Nachbar will ihn erkannt haben. Der Nachbar ist ein Spießer. Diese okkultistischen Sitzungen, waren das Tauschbörsen für Informationen über das südafrikanische Nuklearprogramm? Frau Webster, nach südafrikanischem Recht steht auf Hochverrat die Todesstrafe. Südafrikanisches Recht? Der kürzeste Witz. Das finden Sie wirklich lustig? Südafrika ist ein Bollwerk gegen den Kommunismus. Wollen Sie, dass das bröselt? Wollen Sie, dass diese Faschisten eine Atombombe bauen? Faschisten? Faschisten! Genau wie ihr Schweizer. Die Schweiz ist das einzige Land der Welt, das die UNO-Sanktionen nicht mitmacht. Eure Sulzer liefert diesen südafrikanischen Nazis Technik für nuklearwaffenfähige Artillery. Was? Und sowas spionieren Sie bei uns aus? Für die Russen? Wachen Sie auf! Es gibt keine Spionage in einem Unrechtsstaat. Der Unrechtsstaat ist doch wohl die Sowjetunion. Hoch lebe Nelson Mandela. Dieser Neger? Sie wissen schon, dass Thatcher und Reagan ihn einen Terroristen nennen. Und deswegen verreckt er jetzt in diesem stinkigen Polsmoor, ihr elenden Rassisten! Lieber Rassismus als Kommunismus! Frau Greta, Sie wollen doch keine Komplizin des Bösen sein. Schauen Sie endlich das Foto an! Mischa Bobrov, Leiter von Novosti. Bitte, ich bin zu schwach. Das offene Fenster macht mich ganz verrückt. Wann, wie lang, wie oft, mit wem, warum war er hier? Ich will keine Männer mehr sehen. Kennt man in Südafrika unseren Nationalrat Blocher? Der Sturm wird Ihnen gleich die Fenster verhauen. Lesen Sie das Bulletin seiner Arbeitsgruppe Südliches Afrika. Sehr fundierte Zeitungsmacher sind das. Lesen Sie und denken Sie um. Wir kennen Christoph Blochers Rassistenblatt. Es ist für den Immorality Act. Für den Bantu Education Act. Gegen das One-Man-One-Vote-Prinzip. Das alles wissen wir. Wir? Ob Sie mich hier schmoren lassen oder nicht. Wir beobachten das sehr genau und wir werden handeln. Wir? Wer ist dauernd dieses Wir? Wer sind Sie, Frau Webster? Wir sind wir. Der ANC, die Sowjetunion, eure Zukunft. Rote Scheißplatte! Schauen Sie endlich das verdammte Foto an! Es tut mir weh. Geben Sie zu, dass Sie ihn erkennen. Novosti, Sartorius, das ist eine Hand. Frau! Heiner Gut? Glut. Durstiges Wetter, ne? Allerdings. Zum Glück gleich Feierabend. Bei mir ist seit dem ersten Arbeitstag Feierabend. Ich komme mit den Friedhofsvandalen einfach auf keinen grünen Zweig. Das gibt's. Ja, ja. Ganze Woche soll es 39 Grad bleiben. Gar nicht schlecht hier unten, der Bunker. Neuerdings mit Getränkeautomat. Ich glaube, deine Cola ist leer. Wirklich? Das Feuerwerk am 1. August wird auch abgesagt. Waldbrandgefahr. Übrigens, ich habe den Bericht über die Prügelei im Schwimmbad fertig. Was Wichtiges? Nö. Nur halt eben einer von diesen Schlägertypen, dieser Jörg Unter... Unternährer. Nährer, genau. Der mit der Visitenkarte von eurem Sartorius. Ja, weiß schon. Die Karte steckt an seinem Mofa und er hat sie aus Spaß eingesteckt, falls er mal Lotto spielt. Spielst du Lotto? Nee. Noch was? Nein. Nur ist der Junge halt ziemlich gaga. Faselt von der atomaren Verseuchung der Schweiz. Und dass wir alle mutieren zu Zombies. Und dass er kürzlich sogar eine Katze mit zwei Gesichtern gesehen hat. Verflucht! Ja, ja, jetzt daneben, Affe! Okay, jetzt kommt der Kram. Polizei! Was? Hände hinter den Kopf! Was? Aber ich war gerade am Kran! Hinter den Kopf! Am Kran, Mann! Leg das scheiß Teil weg! Du sollst das Teil weglegen! Ihr scheiß Affen hier! Ich hätte das Scheißspiel endlich gewonnen! Beruhig dich! Verstärkung! Wargames gesehen? Ich war gestern. Ah, und? Katastrophal gut. Wo ist Simon? Im Labor. Ja, umso besser. Also, wer fängt an? Och, also Sie könnten wirklich mal Ihr Hemd wechseln, Glut. Es schweißelt. War ein harter Tag, Chef. Ja? Ja Gott, das tut mir leid. Harte Tage, hm? Geht das vielleicht hier allen so? Sprecht euch doch bitte ruhig aus. Jetzt, wo die Bundespolizei uns den Hellseher abgenommen hat und jetzt, wo die Spionin an Kapstadt ausgeliefert ist, jetzt sind wir ja ohne Arbeit, hm? Papi hat viel Zeit für euch. Nein! Sag mal, Jasmina, hast du Hitzewallung? Wieso? Oder warum wühlst du in einem Fall, den ich dir offiziell entzogen habe? Hm? Und gut, ne? Kleinen Sonnenstich erwischt? Was? Zwei Sturmtrupps in 4 Tagen, 8 unserer Männer in Panzerwesten prügeln einen 16-jährigen Schreinerlehrling aus dem Bett? 19-jährig. Aha. Apropos 19. Erinnert mich bitte daran, dass ich den hirnverbrannten Kerl, der von meinem Schreibtisch den 19-seitigen, hochvertraulichen Novosti-Bericht der Bundesanwaltschaft A. entwendet, B. kopiert und C. der Presse zugespielt hat, dass ich den D. Sorry. Noch höchstpersönlich umbringe. Nein! Also, was haben wir noch Erfreuliches? Ja, genau, Wüst, zu Ihnen. Chef, ich? Ja, Sie schlagen beim Verhör eine Frau, die Sie gar nicht verhören dürften, mit der Faust ins Gesicht? Kleine Rohrfeige. Sie sind entlassen. Und zwar fristlos. Los, Sie können gehen. Aber sehr gerne. Meine Herren, Prinzessin, ihr habt gerade den Krieg verloren. Hess? Ja, wir kommen. Unser Genie will uns etwas zeigen. Abmarsch. Ja. Jetzt wieder die Schallplatte. Jetzt wieder der Plattenspieler für Compact-Discs. Ist das Rossini? Jetzt wieder das Vinyl. Rossini? Ist ja großartig, Simon, aber das ist doch nicht, was du uns zeigen wolltest. Nein. Haare, Chef. Haare. Unschöner Gedanke, dass in den USA wieder 31 Mörder mittels Haarproben überführt wurden und auf die Todesstrafe warten. Aber es müsste schon erst eine Art Kompaktdisk für Mikroskope geben, um Fehler zu vermeiden. Dann könnte man vielleicht in die DNA reinhören wie in eine Ouvertüre. Simon? Ich sag doch, er ist noch verrückter als Wüst. Was ich sagen will, das Haar aus Sartorius Villa stammt nur mit 70%iger Wahrscheinlichkeit von einem Hund. Simon, falls du beim Rossini hören... Mozart. Falls du beim Mozart hören nicht mitbekommen hast, den Fall Sartorius sind wir los. Gut, ich sage ja nur. Falls Hund, dann handelt es sich mit 60%iger Wahrscheinlichkeit um dieselbe Rasse wie der Hund von Jörg Unternehrer. Diesem Schreinerlehrling. Unsicherheit auch bei der Erde, die wir an seinen Jeans gefunden haben. Mit nur 50%iger Wahrscheinlichkeit stammt sie aus Sartorius Garten. Aber so gut wie Gewissheit habe ich beim Sohlenprofil in der Blutlache. 90% Wahrscheinlichkeit, dass es Unternehrers linker Adidas ist. Alle Wahrscheinlichkeiten addiert, du hast den Mörder verhaftet, Glut. Sartorius Mörder. Volltreffer? Wie jetzt? Wir haben ihn vor der Bundespolizei? Was ist mit Moskau? Was ist mit Kapstadt? Gott, Wüst, sie sind ja immer noch da. Schreiner ermorden, keine Spione. Simon! Wen soll ein Schreiner denn sonst ermorden, Wüst? In deiner Welt gibt's ja nur Spione. Wir sehen uns im Krieg! Ich war nie in meinem Leben beteiligt an der Herstellung oder an der Ausprobierung von Molotow-Cocktails. Ich habe noch nie einen Molotow-Cocktail. Kapstadt. Der frühere Chef der südafrikanischen Marine, Dieter Felix Webster, und seine aus Basel stammende Frau Annele sind bei einem Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Donnerstag der Spionage für die Sowjetunion und damit des Hochverrats für schuldig befunden worden. Der Richter am obersten Gerichtshof, George... Was kann ich dafür, dass uns fürs Länderspiel 400 Franken fehlten? Du, wir reden hier nicht über 400 Franken, wir reden über 125.000 Franken. Was? Das waren wir nicht. Wir haben diese alte Frau überfallen und den Einbruchversuch beim Burgfelder Platz. Das habe ich doch alles schon zugegeben. Und weil die alte Frau nur 69 Franken hatte und der Einbruch missglückt war, habt ihr euch auf dem Wolfgottesacker ausgetobt? Ja, aber das... 20 historische Grabsteine, 30.000 Franken Sachschaden und auf dem Heimweg noch rasch einen Robby-Spielplatz mit Molotow-Cocktails abgefackelt? Das habe ich doch alles schon dem Jugendlingsanwalt erzählt. Ja, und jetzt redest du mit der Kriminalpolizei. Wir haben dein Schuhprofil am Tatort gefunden. Im Blut. Kapiert? Fehlt dir nur noch deine Unterschrift. Scheiße, aber ich war das nicht. Wie alt bist du nochmal? 19? Reicht leider nicht mehr fürs Jugendstrafrecht. Die volle Strafe für Mord. Mindestens 20 Jahre. Mhm. Er hat geschossen. Er hat diesen alten Spinner gekannt. Wer? Er? Na, er. Er? Er! Er? Wir nennen ihn nur den Barkeeper, weil er den ganzen Tag mit Alkohol und Benzin spielt und irgendwelche Cocktails für irgendwelche deutschen Hausfriedensbesetzer oder Kommunisten oder was weiß ich mixt. Mittwoch. Mittwoch? Am Mittwoch gehen wir ans Freundschaftsspiel Brasilien-Schweiz im Jockeli. Naja, ich jetzt nicht mehr. Und wie du dahin gehst? Alle gehen wir dahin. Wir sind große Fans von Sokrates. Ja, und du brauchst auch gar nichts zu tun. Du legst deinem Barkeeper in der 13. Spielminute einfach den Arm auf die Schulter. Und wir werfen ihn. Scheiße. Ich will, dass dieser Albtraum endet. Das ist alles nicht mehr cool. Nein. Nein, cool ist hier schon lange nichts mehr. Verkauft. 60.000 Fans. Auf wen tippst du, Glut? Brasilien. Oh nein, ich meine Glatzkopf, Fukuhila oder Irokesenbank. Die sehen irgendwie alle nicht wie Mörder aus. die 13. Minute. Worauf wartet er denn? Er wechselt in die vordere Reihe. Welcher ist es? Da, es ist keiner von den dreien. Sein Arm. Bingo. An alle, es ist der Trottel mit der Basecap und mit der Tröte. Zugriff. Verflucht, was wird da? Zugriff, verdammt. Objekt rennt aufs Spielfeld. Was macht er denn da? Was hat er in der Tasche vor sich? Zugriff! Die haben jetzt gerade von diesem Kometen berichtet. 5 Millionen Kilometer, der drittnächste Streifschuss in der Geschichte der Wissenschaft. Dann bist du ja nochmal davon gekommen. Du nicht? Geht's dir schlecht? Ich gratuliere dir. Du hast den Fall Grom aufgelöst. Glückspilz. Vom Brandstifter zum Glückspilz, ja. Verflucht großartig. Jetzt wirst du wohl doch nicht Tierarzt, was? Jasmina, was ist denn? Und sogar Wüst ist erfolgreich. Wüst. Kaum von Hiss in die Wüste geschickt, beteiligt er sich in Luzern an einer großen Zivilschutzübung. Geht mit 30 Freiwilligen 2 Wochen in einen städtischen Bunker und probt den atomaren Ernstfall. Naja, den Bunker gönne ich ihm ja. Verflucht, Jasmina, was ist los? Nichts. Ich heirate. Das habe ich gehört, ja. Danke, dass du nicht gratulierst. Und jetzt lass uns die Klappe halten und fernsehen, ja? Schnaps? Um für Frieden und Abrüstung und gegen die Stationierung neuer atomarer Mittelstreckenraketen im Zuge des NATO-Doppelbeschlusses zu demonstrieren. Betest du? Willst du nicht rauskommen? Der Fotograf bittet zum Gruppenbild, inklusive weißer Luftballons. Danke. Ich bleibe lieber im Kühlen. Die Sonne bekommt mir nicht. Ach, du grübelst wieder. Ne? Waldbrandgefahr? Irgendwie war das nicht mein Sommer. Du hast den Mörder gefasst, Blut. Mehr geht nicht. Man kann die Welt nicht retten. Was rettet man dann? Jasmina. Jasmina. Na, sie muss mächtig in der Patsche gesessen haben. Wie meinst du das? Novosti, sie war es, die den vertraulichen Untersuchungsbericht an die Medien gespielt hat. Wieso sollte sie sowas tun? Wieso? Weil sie eine karrieregeile Hyäne ist. Deshalb. Unsinn. Vielleicht, weil sie als einzige Frau es uns kalten Kriegern zeigen wollte. Oh, mir kommen gleich die Tränen. Jedenfalls hat Hess Jasmina den Hintern gerettet. Hess rettet keinen Hintern ohne Gegenleistung. Eben. Verflucht. Ich muss an die Luft. Glut, warte. Wir können hinten raus über die Sakristei. Du kennst dich hier aus? Ich war hier im Konfirmandenunterricht. Ich glaube, ich rette dich nicht zum letzten Mal. Du bist ein echter Freund, Urs. Danke. Deine Hand, Bruder! Was wird das? Eine Kette für den Frieden. Ah. Nein zum NATO-Doppelbeschluss. Nein zur Stationierung neuer atomarer Mittelstreckenraketen. Ja. Deine Hand, Mann! Das Fernsehen ist gleich hier. Finger weg, ich wollte hier in Luft schnappen. Wenn du mir die Hand gibst, bist du das letzte Glied. Ich? Das letzte? Klar, die Kette endet hier. Der Weltfrieden endet an der Schweizer Grenze. Na, ihr braucht den doch gar nicht. Was brauchen wir dann? Wenn ich dich so anschaue, eine kalte Dusche? Verfluchte Hitze. Verfluchte Hitze von Lukas Holliger. Mit Heiner Gluth, Martin Engler, Albert Hess, Holger Kunkel, Jasmina, Tanja Schleif, Tom Wüst, Thomas Sabacher, Urs Zeller, Robert Dölle, Simon, Elias Eilinghoff, Butlerin, Isabel Menke, Anneliese Webster, Annette Strasser sowie vielen anderen. Tongestaltung Tom Willen, Komposition Andreas Bernhard, Regieassistenz Johanna Maria Raimund, Dramaturgie und Regie Marc Ginzler. Produktion SRF 2018.